Bei den Filmfestspielen in Venedig war gestern echte Trauerarbeit zu leisten und das lag an Nick Cave. Regisseur Andrew Dominik hat eine Doku über Nick Cave und sein neues Album gedreht. Der Film heißt One More Time With Feeling und der verarbeitet, so wie das Album, das große Trauma des Nick Cave, den Tod seines Sohnes Arthur. Der ist im vergangenen Jahr mit nur 15 Jahren gestorben. Mein Kollege Moritz Hohlfelder hat den Film gesehen. Tag, Herr Hohlfelder. Tag. Nun ist Nick Cave ja ohnehin schon ziemlich düster. Wie war nun der Film mit diesem schweren Thema? Die totale Finsternis? Naja, er ist zumindest in Schwarz-Weiß. Das ist schon mal düsterer als in Farbe. Andererseits hat ihn Regisseur Andrew Dominik mit einer 3D-Kamera gedreht und das öffnet die Räume ganz wunderbar. Das hat eher was Schwebendes. Also die große Kunst dieses Films besteht für mich darin, dass wir einfach dabei sind, wenn Nick Cave im Taxi sitzt und zum Aufnahmestudio fährt, dass wir dabei sind, wenn er dann mit seinen Kollegen die Songs für das neue Album Skeleton Tree einspielt, wenn sie an diesen Songs arbeiten. Es ist ein ganz nüchtern beobachtender Blick auf die Arbeitswelt eines Musikers. Ich habe das gern gesehen. Man kann sich in diesen Film hineinfallen lassen. Rund die Hälfte besteht aus Musik, aus den Songs des neuen Albums. Und dass der Film nicht düster ist, verrät ja auch schon gewissermaßen der Titel One More Time With Feeling. Es geht um Gefühle, auch um den Ausdruck von Gefühlen. Und das kann sich dann auch der Zuschauer selbst fragen. Wie gehe ich mit meinen Gefühlen um? Was erzähle ich anderen Menschen davon? Nick Cave tut das eben durch seine Songs. Wie genau geht denn der Film mit dem Trauma um, mit dem Tod des Sohnes? Ganz dezent. Das wird nämlich gar nicht direkt thematisiert. Es geht mehr um die prinzipielle Kraft, die von Schicksalsschlägen im Leben ausgehen kann, im Guten wie im Bösen. Die meisten Menschen ändern sich nicht, sagt Nick Cave einmal. Warum sollten sie? Sie versuchen sich ein wenig zu optimieren und sind zufrieden damit. Aber was passiert, wenn ein katastrophales Ereignis in dein Leben tritt? Dann veränderst du dich tatsächlich von einer Person, die dir bekannt ist, in eine Person, die dir nicht mehr bekannt ist. Unter der Haut wirst du jemand anderes. Das sind so Sätze, die Nick Cave im Film sagt und die sich natürlich auf den Tod seines Sohnes beziehen. Also sehr nachdenkliche Sätze in dieser Doku. Nun wird die Doku hierzulande am Donnerstag zu sehen sein, aber nur einmalig und nur in sehr ausgewählten Kinos. Wie kommt diese Entscheidung zustande? Ja, es war Nick Caves Idee, diesen Film zu machen. Er bat seinen australischen Landsmann und Freund darum, Andrew Dominik, der vor allem mit dem stilisierten Western Die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford bekannt ist. Dominik hat jetzt in Venedig erzählt, dass Nick Cave verzweifelt war, wie er die Pressearbeit zu seinem neuen Album durchstehen sollte. Da würden dann all diese Journalisten sitzen und die Fragen nach seinem Sohn stellen. Caves Idee war es also, den Medien und den Fans statt einer Pressekonferenz diesen Film anzubieten, als einen Einblick in seine Seele, in seinen Zustand, in seine Arbeit. Und das ist der Grund, warum es diesen Film gibt. Also ich habe verstanden, das ist in Ihren Augen kein voyeuristischer Film. Jetzt könnte man alles in allem ja aber auch denken, die Schwere, die Düsternis, die Traurigkeit, das alles wird nun auf die Spitze getrieben und gut vermarktet. Und am Ende steht ein großer PR-Wurf, für den menschliches Drama ausgeschlachtet wird. Ja, ich würde das gar nicht so mit gut oder böse bewerten. Also die Trennlinien zwischen dem Kunstwerk und dem Marketing dafür sind heutzutage sowieso fließend. Und warum soll für ein tolles, neues Nick Cave-Album, soweit sich das sagen lässt, also ich habe schon einiges der Musik ja jetzt gehört und fand das schon sehr beeindruckend, warum soll für ein solches Album nicht ein toller Film gemacht werden, der dieses Album kongenial begleitet? Und dass der Film nach Venedig zu den Filmfestspielen eingeladen wurde, zeigt ja schon, dass es sich bei One More Time With Feeling um mehr als Marketing handelt. Ausgeschlachtet wird, finde ich, hier nichts. Und ich hoffe, dass der Film zu einem späteren Zeitpunkt doch noch regulär ins Kino kommt. Ich finde, er hätte es verdient. Moritz Hohlfelder, besten Dank fürs Gespräch. Das neue Nick Cave-Album Skeleton Tree kommt dann am Freitag in den Handel. Den Film One More Time With Feeling gibt's dann Donnerstag in nur wenigen ausgewählten Kinos und nur für diesen einen Tag zu sehen. Und wir hören Nick Cave jetzt im Kompressor mit Breathless.